Der Nationale Wissenschaftlich-Technische Kongress im Bereich Kohleindustrie fand am 26. und 27. Oktober unter Veranstaltung des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas an der Hochschule für Kohleindustrie Pyeongsong statt. Aus dem Kohleindustrieministerium und mehreren Einheiten nahmen die Mitarbeiter, Lehrer, Forscher und Doktoranden daran teil. Beim Kongress wurden über 100 wertvolle Dissertationen, die zur komplexen Mechanisierung der Arbeit in der Grube beitragen, eingereicht. Den Teilnehmern mit ausgezeichneten Dissertationen wurden die Zertifikate und Preise verliehen.